Einige ihrer Verwandten zogen sogar noch weiter südwärts und versuchten, in der mexikanischen Sonora-Wüste zu überleben. Dort gab es keine Alligatoren, dafür massenhaft Kojoten. Andere schlugen sich zu den mittelamerikanischen Urwäldern durch. Noch andere siedelten an den Ufern des Amazonas, hoch oben in den Anden oder in den endlosen Weiten der argentinischen Pampa. Einige erreichten sogar die Insel Feuerland an der südlichsten Spitze des amerikanischen Kontinents. Um in all diesen entlegenen Regionen sesshaft zu werden, brauchten unsere Vorfahren nicht mehr als ein paar tausend Jahre. Dieser Eroberungszug durch Amerika ist der beste Beweis für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Kein anderes Tier hat es jemals geschafft, sich in so kurzer Zeit an so unterschiedliche Lebensräume anzupassen. Und fast überall, wo die Menschen hinkamen, machten sie Jagd auf große Tiere. Als sie amerikanischen Boden betraten, waren sie noch geschicktere Jäger als bei ihrer Ankunft in Australien. Eine neue Jagdmethode bestand zum Beispiel darin, die Tiere mit vielen Jagdgruppen weiträumig zu umzingeln. Nicht mal mehr die Sprinter unter den Vierbeinern konnten jetzt noch entkommen, obwohl sie normalerweise jeden Sapiens locker abgehängt hätten. Bei einer anderen Methode näherten sich die Jäger den Tieren nur von einer Seite und drängten sie auf eine steile Klippe oder einen breiten Fluss zu, den sie nicht überqueren konnten. Eine dritte Form der Jagd bestand darin, die Tiere in eine enge Schlucht oder auf eine Flussquerung zuzutreiben. Die Tiere glaubten, vor ihnen würde sich ein Fluchtweg auftun und liefen geradewegs in die Engstelle hinein, wo eine weitere Jägergruppe schon lauerte, mit Pfeilen und Speeren oder Steinen, die sie auf ihre Beute hinabrollten. In weiten Ebenen, ohne irgendwelche Klippen, Flüsse oder Schluchten, konstruierten die Sapiens raffinierte Fallen. Barrieren aus Holz oder Stein und tiefe, mit Zweigen und Blättern bedeckte Gruben. Dann scheuchten sie die Tiere mit lautem Gebrüll und fuchtelnden Armen auf die Fallen zu. Teilweise bauten mehrere Jagdgemeinschaften wochenlang an diesen aufwendigen Konstruktionen. Aber es lohnte sich, denn manchmal erledigten sie auf diese Weise eine ganze Herde an einem einzigen Vormittag. Im mexikanischen Tultepec entdeckten Archäologen zwei gigantische Gruben mit den Knochen von 14 Mammuts. Was steckt wohl dahinter? Wahrscheinlich haben Menschen die Gruben ausgehoben und die Tiere hineingetrieben. Bevor die ersten Menschen amerikanischen Boden betraten, wimmelte es dort nur so vor Mammuts und anderen elefantengroßen Tieren, sogenannten Mastodons. Außerdem lebten dort Biber, so groß wie Basketballspieler, gigantische Pferde- und Kamelherden, Säbelzahntiger und riesenhafte Löwen. Und es gab Urtiere, die wenig Ähnlichkeit mit unseren heutigen Tieren hatten. Das Megatherium zum Beispiel. Das Riesenfaultier, das bis zu 4 Tonnen wiegen und 6 Meter groß werden konnte, doppelt so groß wie ein Elefant. Kurz nachdem die Menschen in Amerika aufkreuzten, waren die meisten dieser Tierriesen ausgerottet.